Manchmal hab ich das Gefühl, außer mir hab ich keinen. Niemand um mich rum, fühl mich ganz allein. Doch die Mucke hilft mir wieder stark zu sein. Und wenn die anderen gebücken gehen, immer gerade bleiben. Es allein schaffen durch harte Zeiten. Wenn es sein muss, für echte Liebe Jahre reisen. Bitte komm mir nicht mit Straßenscheiße. Sie sagen, mein Hype kommt noch, nur noch warten, Kleiner. Und da ist eine Stimme in mir, die mir sagt, mach es, du hast sowieso nichts zu verlieren. Also nehme ich mein Leben in die Hand, gehe raus und dann stehe ich mein Mann. Geh allein in diesen Kampf. Nur ein Mikrofon und ich, dieser Moment entscheidet. Junge, willst du alles oder nicht? Willst du fallen oder nicht? Willst du dich jetzt an den verfickten Thron klammern oder nicht? Junge, fang an und ich spit. Ich verblute, wenn ich schreib, verblute bei den Lines. Bring mein Herzblut auf Papier, steh in dein Buch rum und ich schrei. Denn ich will es allen zeigen, dieser Junge ist jetzt da. Und niemals wieder kriegt mich alle von den Pissern weg ab diesem Tag. Ja, hab mich in den Boden tief verankert. Und egal was noch passiert, bleib loyal zu meiner Mannschaft. Bleib loyal zu meinen Brüdern, nicht loyal zu feigen Lügnern. Sie beleidigen mich hinterrücks, doch scheiß auf, ich steh drüber. Deshalb will ich es jetzt schaffen und allen damit beweisen. Dieser kleine Junge von nebenan konnte richtig was reißen. Macht jetzt mit der Mucke Cash und kann auf Ausbildungen scheißen. Und egal wer kommt und geht, meine Mucke wird immer bleiben. Braucht nur einen echten Freund bei mir an meiner Seite. Und der Rest kann sich verpissen, was ist los, man sieht mal alleine. Sie sagen, sie wünschen mir den Erfolg und dass ich zerreiße. Doch im Endeffekt wollte kleinen Pisser nur, dass ich scheitere. Doch ich gehe meinen Weg und lass mir nicht reinreden. Und wenn es sein muss, werde ich diesen Weg auch allein gehen. Hauptsache, ich habe vor mir noch ein Mic stehen. Erzähle meine Probleme aus meinem scheiß Leben. Und egal was kommt, du siehst mich nicht gebückt. Schreib mein Leben auf, was Songs hier hast du ein kleines Stück. Meine Eltern trennten sich, als ich jung war, das war verrückt. Bin mit Mama mitgezogen, doch ließ Papa nicht im Stich. Sahen uns jeden Tag, doch auf einmal kam er nicht mit. Er erzählte mir, er hat mit einer anderen Frau ein Kind. Doch das alles machte für mich damals noch gar keinen Sinn. Doch jetzt macht es seine, wenn ich bisschen älter bin, ha? Trotzdem traurig irgendwie. Mama weinte ganz schön viel. Hab alles gehört, als ich eigentlich schon schlief. Deshalb wein ich zu dem Beat und merk, das Leben ist kein Spiel. Manchmal muss man halt Entscheidungen treffen, die man nicht treffen will. Und muss sich messen, mit wem man sich eigentlich nicht messen will. Doch du kannst auch nicht klein beigeben beim besten Willen. Deshalb zerreiß ich auch Songs und will, wenn ich rappe, killen. Eins will ich noch sagen und zwei Junge mach und werd ich. Sei immer ehrlich und wenn dir etwas nicht gefällt, beschwer dich. Daran ist nichts verwerflich, reiß mal richtig deine Fresse auf. Genauso wie ich, das ist MAV. Das ist MAV. Das ist MAV. Das ist MAV.